Killer, yeah, der deutsche Cam, nigga. Okay, ich bin dick im Game, split dick wie the Dame. Sag deiner Mann, sie soll mir meinen Dick wiedergeben, denn sie spielt mit meinem Dick wieder Games. Sie behandelt meinen Dick wie den Gamecube. Du bist wie Comedy Stars, nur lächerlich. Kind, ich importier Cock aus der Dominikanischen Republik. Und du denkst, dass du ein großer Gangster bist, wenn du mal Bodengänger, Bitch, für uns Drogenhändler bist. Ey, vergiss das Rappen, denn wenn du mal auf der Bühne stehst, dann nur als Notenständer für Opernsänger. Kind, ich heirate deine Schwester, sie ist jetzt ne Gangster-Queen wie Cassandra Steen. Oh, dein Face hat nichts als Punches verdient, denn du bist gay und hast AIDS, so wie Arco Berlin. Kind, ich punch wie Fanda mit Bloodsport und mach Business mit kolumbianischen Druglords. Johnny Boy will rappen, doch ich kick deine Worts wie Beckham. Nigga, du weißt, ich spitte dir rein, bis deine gesamten Knochen brechen. Ich nimm dir dein Hab und Gut, Kid, ich lass dich locker, bis ich alles hab und gut. So nutze ich fühl mich hier wie im Edelpuff, Mann. Ich verpass dir Kugeln, als wärst du ne Kegelclub. Fahr im Mercedes in Schwarz zum Mediamarkt und kauf den Laden mit dem Vorschuss meines Labelvertrags, Nigga. You already know, you already know, nigga, bitch. Während ich die Runde mache, lauf ich ready mit Jones. Ich fahr im Lamborghini durch Hamburg City und Johnny hält die Fresse so wie Pantomime. Kid, du kriegst Schläge an die Hauptschlagader. Ich geb dir ein Brett nach dem anderen wie ein Baumann für Router, ey. Ich bin dope wie mein upcoming Mixtape. Kid, alle warten auf mein upcoming Mixtape. Johnny, du wartest auf mein upcoming Mixtape. Denn dein Rap ist nur Abfall wie Dick Brain. Westside, Rose, Rap, 2005, yeah. Yeah. Watch out for my upcoming mixtape, yeah.